ARD. Hallo Erde, hier ist der Mond. Ein Wiedersehen mit Apollo-Astronauten. Feature von Friedrich Schütze-Quest. Wäre der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin nicht in eine Umlaufbahn um die Erde gestartet, hätten sich die USA nicht herausgefordert gefühlt zu einem Projekt, neben dem alles verblasst, was in der bemannten Raumfahrt seither unternommen wird und das seinerseits schon fast wieder vergessen ist. Der Aufbruch von Menschen zum Mond. Now past the 1 minute mark and we are going on internal power. Now all systems to internal power. We'll be looking for the engine start sequence at the 8.9 second mark in the countdown. Für den Start zum Mond, dem kühnsten und ehrgeizigsten Unternehmen in der Geschichte der Menschheit, wurde eine Rakete gebraucht, wie sie nie zuvor und bis auf den heutigen Tag nie wieder gebaut worden ist. Eine Rakete mit der Gewalt einer Atombombe, die beim Start in einer einzigen Sekunde so viel Treibstoff verbraucht wie 10 Autos in einem Jahr, die mit ihrer Kraft ein Gewicht von 100 vollbeladenen LKWs hob, die Raumkapsel mit 3 Astronauten in die Geschwindigkeit einer Gewehrkugel katapultierte. Saturn V heißt die Rakete. 36 Stockwerke hoch. An ihrer Spitze saßen die Astronauten. Tief unter sich konnten sie die Lichter sehen von 200.000 Autos, geparkt entlang der Küste von Florida, nahe Cape Canaveral, das heute Cape Kennedy heißt. 1 Million Menschen hatten sich eingefunden beim Start von Apollo 17, dem letzten Flug zum Mond, Dezember 1972. T-minus 17, final guidance release. We'll expect engine ignition at 8.9 seconds. 10, 9, 8, 7, ignition sequence started. All engines are started. We have ignition. 2, 1, 0, we have a liftoff. We have a liftoff and it's lighting up the area. It's just like daylight here at Kennedy Space Center with the Saturn V. It's moving off the pad. It is now 3:00 AM. Schon 9 Sekunden vor dem Start wurde der Treibstoff gezündet. So lange braucht die Rakete, um genügend Schub zu entwickeln. Und erst dann, wie im Zeitlupentempo, hob die Saturn V vom Boden ab. Als die riesigen, 40 Meter hohen Triebwerke aufflammten, bebte die Erde im Umkreis von 5 Kilometern. Und die Nacht draußen wurde zum Tag. Apollo 17 war von allen Mondflügen der einzige Start zur Nachtzeit und deshalb spektakulär zu verfolgen, noch aus großer Distanz. Ich war nach Amerika gekommen, 2 Monate lang, um die Astronauten von damals ausfindig zu machen. Um zu erfahren, was aus ihnen geworden ist, beruflich und privat. Und um mir erzählen zu lassen, wie das war, damals. Ich sah sie vor mir, diese hellen bewehrten Heroen in ihren weißen Raumanzügen mit dem NASA-Emblem, ihre Fotos mit dem unbekümmerten Lächeln, ihre vitale, sportliche Erscheinung. Und ich konnte oder wollte mir nicht vorstellen, dass diese Männer heute alle um die 60 sein müssten. 6,5 Minuten ungefähr, 6,5 Minuten trennen uns jetzt von einer Vorhersage, die Jules Verne vor ungefähr 100 Jahren getroffen hat. Als er nämlich sagte, dass mit Ausgang des 20. Jahrhunderts der Mensch imstande ist, auf dem Mond zu landen. Das hat schon irgendwas Faszinierendes. Man mag zu dem ganzen Unternehmen stehen, wie man will, aber jetzt 6 Minuten, 13 Sekunden, 12, 11, 10, 6 Minuten ungefähr trennen einen von einer Vorhersage, die ein vielgelesener Mann vor 100 Jahren gemacht hat. Und 6 Minuten trennen einen auch von der Vorhersage des ermordeten Präsidenten Kennedy, der auch gesagt hat, dass mit Ausgang des Jahrzehnts der Mensch imstande sein wird, auf dem Mond zu landen und dass das das große Ziel der amerikanischen Nation sei. Und Millionen Menschen warten jetzt auf diesen Augenblick. Die Mondlandefähre mit dem Codenamen Eagle, Adler, hatte aufgesetzt. Im Kontrollzentrum Houston saß Charlie Duke. Am anderen Ende, 380.000 Kilometer weg vom Landeplatz Tranquility Base, dem Meer der Ruhe, war Neil Armstrong zu hören. is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. Im Weißen Haus in Washington saß derweil ein anderer Präsident. Richard Nixon, der die Wahl gegen Kennedy einst verloren hatte und machte sich bereit zum bedeutendsten Telefongespräch, das je geführt wurde, so seine Worte, mit denen er Neil Armstrong auf dem Mond ansprach. Um die Astronauten dann im Namen der ganzen Menschheit zu beglückwünschen. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done. And one in our prayers that you will return safely to earth. Ein paar Blumen mit einem anonymen Zettel fand man an diesem Morgen auf John Kennedys Grab in einem stillen Teil des amerikanischen Nationalfriedhofs in Arlington. Auf dem Zettel standen die Worte: Mr. President, der Adler ist gelandet. Das ganze Mondprogramm der Amerikaner war um Jahre zurückgeworfen, beinahe in Frage gestellt worden, als bei einer Routineübung in der Kommandokapsel, bei einem Brand, verursacht durch einen Kurzschluss, die Astronauten Gus Grissom, Edward White und Roger Chaffee ums Leben kamen. Sie konnten die Luke von innen nicht öffnen. Und die Retter konnten, wegen der Hitze, von außen nicht schnell genug rein. Grissom, White und Chaffee waren die Astronauten von Apollo 1 und sollten wenige Tage später in den Weltraum starten. Nach ihrem Tod wurde die Kommandokapsel völlig neu konstruiert und eben mit Rettungssystemen ausgestattet, was mehr als 1,5 Jahre in Anspruch nahm. In dieser Zeit hätten die Apollo-Missionen 2 bis 6 durchgeführt werden sollen. Sie haben nie stattgefunden. Es gab nur unbemannte Raketentests. Und wohl aus Pietät gegenüber den toten Astronauten hat die NASA mit der Nummer 7 weitergezählt. Apollo 7 war nach dem Unglück die erste Mission, die wieder Astronauten an Bord hatte, die freilich nur um die Erde flogen. Die erste Landung auf dem Mond war nicht der erste Flug zum Mond. Der fand viel früher statt, mit Apollo 8. Das war der erste wirkliche Raumflug des Menschen gegenüber dem alle bisherigen bemannten Unternehmen von Sowjets und Amerikanern im Grunde nicht viel mehr als Küstenschifffahrt waren. Es war Heiligabend 1968, als Millionen Menschen auf der Erde eine Botschaft vernahmen, die direkt aus dem All zu ihnen kam. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Und er machte ein Gewölbe, das der Himmel war. Und er nannte das Land Erde und das Wasser nannte er Meer. Die Astronauten Frank Borman, James Lovell und William Enders, die mit ihrem Raumschiff gerade den Mond umrundet hatten, lasen den Erdbewohnern aus der Schöpfungsgeschichte vor, an Heiligabend 1968. Von Albuquerque nach Las Cruces fährt man durch Steppe, manchmal auch Weide, manchmal an langgestreckten Seen vorbei, dann am Rande von Canyons. Und immer hohe Bergketten rechts und links, zuweilen nah, zuweilen weiter weg. Auf 400 Kilometern nur hier und da eine Ortschaft, abseits davon keine Menschenseele. Ziemlich einsam auch auf dem Highway. Ein Schild sagt Shortcut California, Abkürzung nach Kalifornien. 1200 Kilometer westlich. Dies ist New Mexico. 3 der früheren Astronauten leben hier. In Las Cruces war ich mit Frank Borman verabredet. Colonel Frank Borman ist das, was man in Amerika einen Falken nennt. Ein eisenharter, kalter Krieger. Damit war er genau der richtige Mann damals. Denn es ging, zumindest bei den Anfängen von Apollo, nicht wirklich um die Erforschung des Mondes. Die war ein Nebenprodukt, sozusagen. Die Erde vom Mond aus gesehen zu haben, wahrscheinlich war dieses Bild, dieser Eindruck viel wichtiger als die Gesteinsproben, die wir zurückbrachten. Aber man darf nicht vergessen, dass die Apollo-Flüge zuallererst nicht ein Forschungsprogramm waren, sondern eine Schlacht im Kalten Krieg. Apollo Control. Good separation has been confirmed. Apollo 10 just crossing the West Australian coast. Die Anforderungen der NASA waren enorm. Universitätsabschluss, fliegerische Ausbildung, Alter, Körpergröße, die Anzahl der Flugstunden als Jet- und Testpilot, alles war festgelegt. Und nur eine kleine Elite, die Besten der Besten, konnte sich Hoffnungen machen, ins Astronautenkorps berufen zu werden. Und das war nur die erste Hürde. In einem Ausleseverfahren, das über Jahre immer von Neuem begann, wurde aus tausenden Kandidaten jeweils nur eine Handvoll Männer ausgepickt. 72 waren es schließlich insgesamt. Der ehemalige Astronaut und Kommandeur einer Testpiloteneinheit, der Luftwaffenoberst Alfred Worden, meint im Rückblick: To be an astronaut today is not at all what it was like when I was in the program. Heute Astronaut zu sein, ist nicht dasselbe wie zu meiner Zeit, als man uns für das Apollo-Programm aussuchte. Wir waren Testpiloten und quasi Wissenschaftler in einem. Heute bist du entweder der Pilot, der den Shuttle fliegt, oder der Wissenschaftler, der hinten im Shuttle seine Untersuchungen macht. Ganz klare Tätigkeitsabgrenzung. Wir hingegen mussten beides machen. Neben der fliegerischen Praxis und der Astronautenausbildung hatten wir ja alle auch akademische Grundlagen. Ein Studium, das uns befähigte, auch von der wissenschaftlichen Seite an die Dinge heranzugehen. Nie vor und nie mehr nach dem Apollo-Programm ist so viel Augenmerk auf so viel übergreifende Ausbildung gelegt worden. Das ist wohl unbestritten. Denn auch die Erwartungen, die die NASA und Amerika in uns gesetzt hatten, waren viel höher als zu irgendeiner Zeit vor oder nach den Mondflügen. 24 Astronauten sollten am Ende zum Mond fliegen. Mit zwei Ausnahmen waren alle von ihnen verheiratet und hatten Kinder. Familienvätern traute man mehr Ausgeglichenheit zu. Nach ihrem Mondflug ging die Ehe bei fast allen in die Brüche. Manche wurden sogar zwei- und dreimal geschieden. Am Astronautendasein sind viele Familien zerbrochen. Ich selber war mehr als 200 Tage von zu Hause weg, in jedem Jahr, und das 7 Jahre lang. Und ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass die Crew von Apollo 8 die einzige ist von allen, deren Ehen nicht geschieden worden sind. Mit Susan, meiner Frau, habe ich gerade den 46. Hochzeitstag gefeiert. And if you'll give us about 15 or 20 minutes to chow down here, we'll come back with you and have a little chitty chat about the EVA. Auch Pete Conrad, der dritte Mann auf dem Mond, hat viele Jahre in Las Cruces zugebracht, in Diensten von McDonnell Douglas, um einen völlig neuartigen Raumtransporter zu entwickeln, der Passagiere und Fracht ins All befördern kann mit der Leichtigkeit eines Düsenflugzeugs. Viel einfacher und billiger als der Space Shuttle heute. Delta Clipper heißt das Projekt. Und es ist das einzige Ding, das mich in den 25 Jahren seit dem Apollo-Projekt wirklich herausgefordert hat, sagt Conrad. It really lit my candle. Er, Der Sohn eines bekannten Ballonfliegers baute sich zu Hause schon als Neunjähriger aus Stühlen, Stöcken und Pappkarton ein Cockpit. Denn Fliegen war immer sein Traum. Bei McDonnell Douglas ist Pete Conrad ausgeschieden. Von Las Cruces nach Kalifornien übergesiedelt, hat dort seine eigene Firma gegründet und will im Alleingang den großen US-Konzernen Paroli bieten, die seine Weitsicht, seine Innovation nicht teilen. Oder richtiger, die den Delta Clipper nicht bauen wollen, wenn sie keine Regierungsgelder dafür bekommen. Die alte Geschichte, auch in Amerika. Diesen Raumtransporter, von dem Conrad meint, dass er in 10 oder 12 Jahren so selbstverständlich sein werde wie das legendäre Ford T-Modell einst bei den Autos. Diese Idee beschäftigt Pete Conrad heute viel mehr als das Nachdenken über alte Zeiten. 25 years ago, that portion of it was put aside. Whatever you're doing at the time, do your best job on it. Ich habe dieses Kapitel vor 25 Jahren abgeschlossen. Wenn eine Sache zu Ende ist, fängt man die nächste an. Ganz einfach. I have so many things that I want to do. Bevor ich diese Erde verlasse, und zwar diesmal für immer, habe ich mir noch einiges vorgenommen. Also keine Zeit zurückzuschauen und nachzudenken über die Dinge von damals. Das meine ich gar nicht abwertend, nur die Welt dreht sich eben weiter. Edgar Mitchell? Dr. Edgar Mitchell, denn er hat promoviert am weltberühmten MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, ist Kapitän zur See der US-Marine. Er hat außerdem eine Spezialausbildung als Pilot bei der Luftwaffe absolviert, als Jahrgangsbester. Ihm wurden höchste Auszeichnungen verliehen und er ist mit Apollo 14 auf dem Mond gelandet. Von da sei er nie wieder richtig auf die Erde zurückgekommen, schrieben die US-Medien, als bekannt wurde, dass er sich mit telepathischen Versuchen, mit Parapsychologie beschäftigt. Mitchell selber spricht von Erforschung des Bewusstseins. Er hat Bücher verfasst, ist mehrfacher Ehrendoktor und Gastdozent verschiedener Universitäten. Ich habe ihn in Florida besucht, wo er ein großes Haus unterhält mit einer beeindruckenden Bibliothek. Er ist zum dritten Mal verheiratet und Vater von 6 Kindern. Über seinen Flug zum Mond sagt Dr. Mitchell heute: Well, virtually all of us, as time has shown, virtually all of us have had to ask ourselves those deeper questions. Wer einmal auf die Erde geschaut hat, tief aus dem Weltraum, wird sehr, sehr nachdenklich. Das ist Jim Irwin und Charlie Duke und Alan Bean genauso ergangen wie mir und auch den meisten der anderen Astronauten, die auf dem Mond waren. What's going on with Earth? Many of us have said, if world leadership, viele von uns meinen, dass sich der Horizont der Menschen, die Einfluss haben in der Welt, der Politiker besonders, gewaltig verändern würde, wenn sie nur mal die Erde als kleinen Ball im Universum zu sehen bekämen. Und dass unsere politischen Systeme dann viel sensibler würden, nicht nur im Umgang mit Menschen, sondern auch mit den Umweltbedürfnissen unseres Planeten. Wir alle bilden die Besatzung des Raumschiffes Erde und können uns Intoleranz und Aufruhr eigentlich gar nicht leisten. Aber um das wirklich zu begreifen, müsste unsere Führungsschicht die Erde eben mal von oben gesehen haben. Stuart Roosa, der Pilot des Mutterschiffes von Apollo 14, er ist 1994 gestorben, schlug vor, das Bild der Erde aus dem Weltraum jedem Delegierten der Vereinten Nationen in die Hand zu drücken. Und zwar immer und immer wieder. Dann wüssten sie, wie klein wir alle hier sind. Ich habe darauf auch Frank Borman angesprochen und der, als einziger allerdings, reagierte eher sarkastisch. Wenn auch nur Politiker oder die Delegierten der Vereinten Nationen die Erde mal vom Mond aus sehen könnten, dann hätten wir eine bessere Welt, sagt man. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das wäre eine Sache von 15 Minuten, wo sie fassungslos, total beeindruckt wären. Und dann kämen sie auf die Erde zurück. Und es ist vorbei. Wäre es da nicht besser, sie auf den Mond zu schießen und dort zu lassen? Von dem Astronauten Jim Irwin, der 1991 starb, hatte ich gelesen, dass er sich nach dem jahrelangen NASA-Drill in dem jede Bewegung, jeder Handgriff, jede Reaktion tausendmal geübt und computermäßig durchgespielt worden war, dass er sich nach alledem nur noch wie ein Roboter gefühlt habe auf dem Mond und dass er Angst gehabt habe, aufzuwachen und zu begreifen, wo er eigentlich sei. Ob Jim Irwin allein so empfand, wollte ich von den anderen Astronauten erfahren, und wissen wollte ich auch, ob diese anscheinend so abgebrühten Testpiloten Gefühle hatten wie Furcht oder Angst. Eugene Cernan, der sogar zweimal auf einem Mondflug dabei war, erinnert sich an diese Zeit. No, I did never feel like a robot. I never experienced fear, apprehension, yes. Ich habe mich nicht wie ein Roboter gefühlt. Und ich habe auch keine Angst gehabt. Denn bevor du dich entschließt, zum Mond zu fliegen, überlegst du sehr genau, was du da tust. Was nun meine Eindrücke auf dem Mond betrifft, ich glaube, dass wir da unterschwellig sehr viel mehr aufgenommen haben, als uns bewusst war. Ich zum Beispiel bin von der Schöpfung Gottes überzeugt, denn du schaust auf diesen kleinen, kleinen Teil des Universums, in dem ich unterwegs sein durfte. Und du musst dich beinahe kneifen, um sicher zu sein, dass es kein Traum ist. Bin ich wirklich hier? Passiert das alles wirklich? Und warum gerade ich? Und dann sagst du, ja, es ist Wirklichkeit. Und es ist ein Teil deines Lebens, den dir niemand mehr wegnehmen kann. Aber Roboter? Habe ich mich auf dem Mond wie ein Roboter gefühlt? Im Leben nicht. Oder Todesangst gehabt? Nie. Es konnte nicht immer gut gehen. Well, Control Houston, this rapid exchange of conversation you've heard, may the main B bus is off the line. Die ersten Flüge um den Mond waren längst vorbei, dazwischen noch ein bemannter Testflug mit der Saturn um die Erde, dann war die erste Landung auf dem Mond geglückt und die zweite auch. Das alles lag schon Monate zurück. Schon hatte das Interesse in Amerika nachgelassen. Andere Ereignisse machten mehr Schlagzeilen. Mit Apollo 13 waren die Astronauten James Lovell, er schon zum zweiten Mal, Jack Swigert und Fred Hazy auf dem Weg zum Mond und machten aus ihrem Raumschiff Fernsehaufnahmen, denen keiner zusah, weil sie nicht ausgestrahlt wurden auf der Erde, was die Astronauten aber nicht wussten. So vergingen zwei Tage, in denen Apollo 13 unterwegs war, unter Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen. Doch dann kam eine Meldung, die die Nation wie aus heiterem Himmel traf. Here is a bulletin from ABC News. The Apollo 13 spacecraft has had a serious power supply malfunction that could cause the lunar landing mission to be terminated early. Apollo 13, sagte der Sprecher, ist durch einen technischen Defekt in ernsthaften Schwierigkeiten, die zum Abbruch des Unternehmens führen können. We now show an altitude of 180,521 nautical miles. Here in Mission Control, we are looking towards an alternate mission. Wie ernst die Situation war, konnten zunächst weder die Astronauten an Bord noch die Techniker am Boden abschätzen. Wie sich später herausstellte, war einer der zwei Sauerstofftanks zerstört. Apollo Control at 57 hours 46 minutes ground elapsed time. An eine Mondlandung war nicht mehr zu denken. Now on station in Mission Control Center, looking at possible alternate missions. 200.000 Meilen von der Erde entfernt ging es vielmehr um das Leben der Astronauten. Im amerikanischen Fernsehen sagte der Astronaut Fred Hazy, Mitglied der Crew von Apollo 13, in a situation like that, there's only one thing you can do. In einer derart kritischen Situation gibt es nur eins, weitermachen, sehen, was noch funktioniert. Und genau das haben wir getan. So that's exactly what we do. So lakonisch dieser Mann klang damals, so lakonisch ist er noch heute, als er mir schilderte, wie das ablief seiner Zeit und was er dabei empfand. Gut, wir hatten einen Sauerstofftank verloren, erzählt er, aber wir hatten ja noch einen zweiten. So at that time there was not really a serious emergency. Nach der ersten Verwirrung, was los ist, dachte ich nicht an Gefahr, sondern ich empfand grenzenlose Enttäuschung und bin richtig grün geworden vor Ärger. Denn mir war klar, mit nur einem Sauerstofftank konnten wir nicht mehr auf dem Mond landen. Die Mission war gescheitert. Das alles zog sich über Stunden hin. Es ist ja nicht so, als verlöre man die Kontrolle über ein Auto, das einen Abhang runterfährt. Wir hatten keine Panik. Als Pilot denkt man in kritischen Situationen eher positiv. Was kann ich in dieser Lage tun? Und wenn das nicht hilft, was kann ich dann tun? Ich bin nie an einen Punkt gelangt, wo ich das Gefühl gehabt hätte, wir schaffen das nicht, das ist das Ende, du wirst sterben. Im Gegenteil. Ich dachte, wenn jetzt nicht noch was Einschneidendes passiert, dann kriegen wir das schon hin, dann ziehen wir uns am Schopf daraus. Wissen Sie, es gibt eine Redensart unter Testpiloten, die lautet, bloß nicht zu früh in Panik geraten. Was never panic early. I'm on the footpad in Houston. I step off at the surface at Torres Litoral. We'd like to dedicate the first step of Apollo 17 to all those who made it possible. An einer Wand in Cernans Büro hängen zwei Fotografien. Eine zeigt ihn selber, die andere zeigt Neil Armstrong, beide auf dem Mond aufgenommen. Neil war der erste Mensch auf dem Mond und ich der letzte, sagt Cernan. Wir haben die Bilder signiert und uns gegenseitig als Erinnerung geschenkt. In den teuer, aber geschmackvoll eingerichteten Büroräumen seiner Cernan Corporation, eine Consulting-Firma großer Luftfahrtkonzerne, sind mir auch andere Fotos aufgefallen. Cernan in Privataudienz beim Papst, Cernan beim früheren US-Präsidenten Reagan, Cernan in Gesellschaft von Wirtschaftsmagnaten und Hollywood-Größen. Der frühere Astronaut, ein gemachter Mann? Eugene Cernan, Kapitän zur See der US-Marine, der den Ruf eines Partylöwen hatte, aber auch als ehrgeizigster galt unter den Astronauten. Enkel tschechoslowakischer Einwanderer, dessen Eltern, der Vater war einfacher Mechaniker, sich krummlegen mussten für das Ingenieurstudium des Sohnes. Für ihn ging mit den Mondflügen ein Lebenstraum in Erfüllung. Und was kam dann? Welches Ziel setzt man sich, wenn man auf dem Mond war? It's difficult when you have gone to the moon. Ich war ja sogar dreimal im Weltraum und dabei zweimal zum Mond. Und das ist wirklich ein Problem. Hinterher. Man kommt zurück und fragt sich ganz plötzlich, wie das alles bloß gelaufen ist. Und genauso unvermittelt wird einem bewusst, dass man wieder auf der Erde ist. Im Alltag. Das ist wie das Aufwachen aus einem Traum. Zum Mond, das war schon eine Sache, eine Herausforderung fürs Leben. Und da was draufzusetzen, ist verdammt schwer. 25 Jahre habe ich mehr unbewusst vielleicht nach einer ähnlichen Herausforderung gesucht und tue es vielleicht noch immer. Am entschiedensten zurückgezogen hat sich Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond. Er arbeitete viele Jahre als Dozent an einer Universität, wechselte dann in den Vorstand eines Elektronikunternehmens und lebt nun auf einer Farm in Ohio, nicht weit von dem Ort, wo er seine Kindheit verbrachte. An ihn habe ich mich gar nicht erst gewandt, weil mir amerikanische Kollegen sagten, dass ich über eine Haushälterin am Telefon nicht hinauskäme. Armstrong sei selbst für sie seit 20 Jahren nicht mehr zu sprechen. Der Geologe und Harvard-Absolvent Dr. Harrison Schmidt, der einzige Astronaut ohne militärischen Background, er war mit Apollo 17 auf dem Mond, kandidierte nach seinem Abschied von der NASA für den US-Senat und wurde auch als Republikaner und für 6 Jahre in diese nobelste Kammer der USA gewählt. Bei der Wiederwahl allerdings unterlag er gegen einen Konkurrenten, der ihn mit dem Wahlslogan attackierte: Auf dem Mond waren Sie, aber was zum Teufel haben Sie auf der Erde geleistet? 15, this is Houston. Hello, Houston. Apollo 15. The Falcon is on its perch. Good to hear you coming around that corner. How do things look? Mit jeder weiteren Apollo-Mission, nach 3 erfolgrichen Landungen, stand die NASA vor einem Dilemma. Zum Erdtrabanten hinfliegen war eine Sache, aber dort etwas Sinnvolles zu unternehmen, war eine ganz andere Geschichte. Wie immer, das größte Problem für weitere Erkundungen auf dem Mond war Mobilität. Die Astronauten, die in ihrem Raumanzug mit dem unförmigen Versorgungstornister auf dem Rücken nur wie Zinnsoldaten herumstarksen konnten, brauchten ein Fortbewegungsmittel. In voller Montur wogen die Astronauten auf der Erde 160 Kilo. Auf dem Mond hatten sie, wegen der geringen Schwerkraft, zwar nur mehr ein Gewicht von 27 Kilogramm, aber auch damit kamen sie nicht weit, zu Fuß. Jeder Schritt war mühsam, war ein Hopser, bei dem sie wie in Zeitlupe abhoben vom Boden. Die Oberfläche des Mondes ist so groß wie der ganze afrikanische Kontinent. Und davon hatten die ersten Astronautenteams nicht mehr erkunden können als ein Gebiet wie 4 Fußballfelder. Das änderte sich gewaltig, als die drei letzten Mondmissionen mit einem elektrisch angetriebenen Mondmobil ausgerüstet wurden. Statt wenige hundert Meter von der Landefähre weg, konnten die Exkursionen ausgedehnt werden auf beinahe 90 Kilometer. Und während sie damit unterwegs waren, konnten sie über die in ihren Helmen eingebauten Mikrofone live an die Bodenkontrolle eine präzise Beschreibung der Umgebung funken, um die Mondkarten, die man in Houston hatte, zu verifizieren und zu ergänzen. Freilich war eine Fahrt in dem oben offenen Mondauto alles andere als bequem. Die Astronauten Jim Irwin und Dave Scott, die als erste den Lunar Rover getestet hatten, funkten zur Erde, das sei wie Rock'n'Roll gewesen, weil das Fahrzeug trotz aller Federung bei jedem Buckel dazu tendierte abzuheben, wegen der geringen Schwerkraft. Und Jim Irwin gebrauchte das Bild von einem Rodeo. Er habe sich gefühlt in dem Mondmobil, als sei er festgezurrt auf einem wild gewordenen Bronco. Jim Irwin, der als Testpilot einmal schwer verletzt einen Absturz überlebt hatte, wollte es sich auch nicht nehmen lassen, in seine Funksprüche vom Mond hin und wieder eine Bibelstelle einzuflechten, wenn er besonders überwältigt war von einer Beobachtung. Später, nach seiner Rückkehr, erzählte der Oberst der US-Luftwaffe, er habe auf dem Mond fast körperlich die Nähe Gottes empfunden. Und dass Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, meinte Irwin, ist wichtiger, als dass wir Menschen unseren Fuß auf den Mond gesetzt haben. Nach seinem Mondflug quittierte Jim Irwin den Dienst bei der NASA und wurde Pfarrer. 1991 ist er an einem Herzinfarkt gestorben, im Alter von 61. Colonel Alfred Worden, auf demselben Apollo 15 Flug wie James Irwin, war einer seiner besten Freunde. I don't believe that anybody who came back from a lunar flight came back quite the same as they left. Keiner, glaube ich, ist so zurückgekommen vom Mond, wie er von hier weggegangen ist. Bei manchen hat sich viel geändert, bei manchen weniger. Aber anders als vorher sieht wohl jeder die Dinge hier auf der Erde, mal ganz pauschal gesagt. Es gibt auch Astronauten, die haben eine andere Einstellung zur Religion bekommen. Jim Irwin ist einer von ihnen. Jim und ich haben viel darüber gesprochen und meine Frage an ihn, eine unbeantwortete Frage war immer, Jim, wenn du Gottes Nähe auf dem Mond fühlen konntest, warum dann nicht hier auf der Erde? Eineinhalb Autostunden entfernt von Houston Control lebt Alan Bean. In einer Gegend, die so fein ist, dass die Leute auf der Straße sich nur im Flüsterton unterhalten. Captain Alan Bean war der vierte Mann auf dem Mond. Aber über seinen Raumflug, über alles, was der Vergangenheit angehört, wolle er sich mit mir nicht unterhalten, sagte er am Telefon, sondern nur über das, was er heute tue. Sonst brauchen Sie gar nicht erst zu kommen. Ich wusste, was er macht, und fragte mich, wie das Gespräch gehen solle, ohne den Mond zu erwähnen, denn Bean ist Maler und er malt nur Bilder vom Mond. Malen war immer schon Beans Liebhaberei, auch während der Testpiloten- und der Astronautenausbildung. Aber die Kollegen sahen ihn immer als Hobby- oder Sonntagsmaler und sie waren entsprechend verdutzt, als er das Hobby zu seinem Beruf machte. Als ich meinem Boss sagte, dass ich die NASA verlassen wolle, um Maler zu werden, da war der fassungslos. Wie wollen Sie denn davon leben? Das war in der Tat die Frage. Aber zur Not hätte ich auch in einer Würstchenbude gearbeitet, um mich über Wasser zu halten, denn ich wollte malen. Und zwar nicht irgendwas, sondern ich dachte mir, du bist seit Menschengedenken der einzige Maler, der je die Erde verlassen hat, in einer anderen Welt war und der das auf die Leinwand bringen kann, was er da gesehen hat. So, I'm sure another artist that had better promotional skills than I could do a lot better. Und dann malst du das eben. Und vielleicht findet sich dafür ein Markt, dachte ich. Und so ist es dann auch gekommen. Ich male unsere Erlebnisse auf dem Mond und kann davon gut leben. Es gibt Leute, die sich dafür interessieren. Nicht viele. Aber ich arbeite auch nicht sehr schnell. Ich male nicht viele Bilder. Seine Bilder? Ausschließlich Mondlandschaften und Astronauten bei der Arbeit auf dem Mond, verkauft Bean von $20,000 an aufwärts. Er macht keine Ausstellungen, keine Werbung, nichts. Und er malt überhaupt nur für feste Auftraggeber, 5 Gemälde durchschnittlich im Jahr. Ich wünschte, ich könnte schneller malen, sagt er. Do you think Earth as we see it at our left-hand window? It's a little more than a half Earth. We're looking at the eastern Pacific Ocean. In the north half of the top half of the screen, we can see North America. Hallo Erde, hier Alaska, ist der Mond, heißt ein kleiner Band Canada, mit englischen Versen, in dem ich den folgenden Text fand. Von allem, was ich sehen kann, ist dies das Schönste. Und jetzt weiß ich, warum ich eigentlich hier bin. Ich bin nicht hier, um den Mond aus der Nähe zu sehen, sondern um zurückzuschauen auf die Erde. Diese kleine Kugel im Universum, die unsere Heimat ist und unsere Zuflucht. Der Autor dieser Zeilen heißt Alfred Merrill Worden, ehemals Testpilot und Oberst der US-Luftwaffe und Mitglied der Crew von Apollo 15. Worden ist 3 Tage und Nächte Mutterseelen allein um den Mond geflogen, was aber kein Mensch weiß, weil alle Welt immer nur Notiz genommen hat von den Männern, die ihren Fuß auf den Mond gesetzt haben, nicht aber von denen, die das Raumschiff erstmal dorthin und dann wieder zurückgeflogen haben, die Command Module Pilots. Der Command Module Pilot war nicht weniger wichtig als die anderen, in der Rangordnung sogar vor dem Piloten der Mondlandefähre, sagt General Stafford, der mitverantwortlich war für die Zusammenstellung der Crews. Ohne die Command Module Piloten wären wir gar nicht zurückgekommen. Das haben bloß die Medien nicht kapiert, weshalb diese Kollegen immer im Schatten standen, nie so viel Publicity bekamen. Command Module Pilot was very important. Unfortunately, he didn't get as much publicity as the Lunar Module Pilot, but oh no, without him, you wouldn't have come back. No, so the Command Module Pilot was every bit as important as the other people. Alles, was ich wusste über den Ort, wo ich Alfred Worden treffen sollte, war, wenn Sie eine Linie ziehen zwischen Akron und Cleveland, dann ist es in der Mitte. So bin ich nach Ohio gekommen, an den Eriesee, die Grenze zwischen den USA und Kanada. Dort, in einem kleinen Ort mit dem Namen Brecksville, lebt Worden. Wie hat er es empfunden, nur auf sich gestellt zu sein und ganz allein um den Mond zu kreisen? Ken Mattingly said that he felt the sense of freedom. Mir ging es wie dem Kollegen Ken Mattingly, der mal gesagt hat, er habe das Gefühl grenzenloser Freiheit empfunden, als er allein war in seinem Raumschiff. If you are enclosed in a very small vehicle Ich denke aber auch ganz praktisch. Denn wenn man 4 Tage auf sehr engem Raum eingezwängt ist, ist man richtig froh über den zusätzlichen Platz, den man hat, wenn die anderen ausgestiegen sind zum Mond. In addition to that, I guess the next greatest thing is not even having Houston look over. Darüber hinaus konnte Houston einem nicht immer über die Schulter gucken, wenn man auf der Rückseite des Mondes war. Denn da war die Funkverbindung unterbrochen. Side of the moon away from the Earth, you don't even have to talk to Houston, and that's when you have the greatest time. Man konnte aus dem Fenster schauen, in aller Ruhe seine Sachen machen, fotografieren, den Mond beobachten. Für mich war das der schönste Teil vom ganzen Flug. Worden machte Karriere in der Industrie und war, als wir uns trafen, Vice President für Raumtechnologie beim BF Goodrich-Konzern. Worden war der erste Mensch, der je frei schwebend tief im Weltall flog, anders als in einer Erdumlaufbahn, 300 Kilometer hoch, wo Aufenthalte außerhalb des Raumschiffes inzwischen zur Routine gehören. Remember, there's no hurry up there at all. Nothing on the view over each sensor. There's no black beam missing. There's nothing obscuring the field of view. The glass is not cracked. Dieser Funkspruch, die verzerrte Stimme von Alfred Worden, kam von weit her. Eine 250.000 Kilometer von der Erde entfernt. Worden musste eine Wartungsarbeit an der Außenseite der Raumkapsel durchführen, war ausgestiegen und flog 38 Minuten neben seinem Raumschiff her. Natürlich habe ich ihn gefragt, was man empfindet, wenn man frei schwebend mit 20.000 Stundenkilometern durchs All saust. Nichts, meinte er lakonisch. You and the spacecraft you're in are going in the same direction at the same time at the same speed. Das Raumschiff und Sie selber bewegen sich in der gleichen Richtung, mit der gleichen Geschwindigkeit. So you continue to go at the same speed. Essentially, it's like wenn man aussteigt, spürt man keinen Luftwiderstand. Es ist nichts da, was einen abbremsen könnte. Und es gibt nichts, woran man Geschwindigkeit messen könnte. Da sausen keine Telefonmasten vorbei und keine Straßenschilder. Da ist nichts, was dir sagt, dass du dich überhaupt bewegst. So you go along at whatever speed you're at, and it doesn't make any difference. You could be doing 100 miles an hour. Ob man 100 Meilen schnell ist oder 50.000 Meilen pro Stunde, es macht keinen Unterschied. As far as we were concerned, there was no velocity. I got outside. Ich bin aus der Raumkapsel ausgestiegen und konnte meine Arbeit erledigen. Und es war, als stünden das Raumschiff und ich auf der Stelle. So what is velocity? I think that the best place here for the ALSEP is to the LEM 11 o'clock position. And I'll let John give you the range. But it's up on the top of a dome, and it's fairly flat. And I think John can drive about 290, maybe 28. Charles Moss Duke, allgemein nur Charlie genannt, war der Mann, der von Houston Control den Funksprechverkehr führte mit den Astronauten Armstrong und Aldrin in dem historischen Augenblick der ersten Mondlandung. Jetzt, 3 Jahre später, war die Reihe an ihm. Charlie Duke war mit Apollo 16 selber auf dem Erdtrabanten gelandet. Ich war der 10. Mann auf dem Mond, sagte er mir. Aber auch wenn ich der 10.000. Gewesen wäre, wäre es nicht weniger aufregend gewesen. Der Raumanzug musste den Astronauten Schutz bieten gegen die extremen Temperaturen auf dem Mond, die zwischen tödlicher Hitze und tödlicher Kälte schwanken. Von plus 120 Grad bis minus 120 Grad. Ein Tornister, den die Astronauten auf dem Rücken trugen, enthielt den lebensnotwendigen Sauerstoff sowie Kühlwasser, das durch eine speziell konstruierte Unterwäsche zirkulierte, um die Männer vor Überhitzung zu bewahren. Jeder hatte einen eingebauten Funkempfänger, über den er in Kontakt mit Houston bleiben konnte. Die Gesichter waren hinter mit Gold beschichteten Visieren versteckt, zum Schutz vor den ungefilterten Sonnenstrahlen. An den Füßen trugen die Astronauten spezielle Überschuhe zum Schutz gegen das manchmal messerscharfe Mondgestein. Was aber wäre passiert, wenn etwas passiert wäre, habe ich Charlie Duke gefragt. We had emergency procedures that we had practiced. Wir hatten Verfahren für Notfälle geprobt. Wenn zum Beispiel jemand Probleme mit seinem Raumanzug hätte, könnte er sich beim anderen anstöpseln. Wäre ein Raumanzug aber total kaputt gegangen und der Kollege tot gewesen, also auf unserem Flug, wenn das John Young passiert wäre, so hätte ich mir vorgenommen, dass ich zumindest versuchen würde, seinen Körper ins Raumschiff zurückzubringen. Wenn das nicht möglich gewesen wäre, hätte ich ihn zurückgelassen und allein starten müssen. Ein Mann allein konnte die Mondfähre durchaus in die Umlaufbahn bringen und am Mutterschiff andocken. Andererseits, wenn etwa der Antrieb ausfiele und wir beide mit der Mondfähre abgestürzt und getötet worden wären, hätte Mattingly, der Pilot des Mutterschiffs, allein nach Hause fliegen können. Es gab also keine Situation, wo ein Mann allein nicht hätte erfolgreich operieren können. Es sei denn, das Mutterschiff wäre zerstört worden. Dann hätte man zwar vom Mond abheben, aber nicht mehr zur Erde zurück können. Selbstmordkapseln hatten wir nicht. Wenn etwas schiefgegangen wäre, das war unsere Einstellung, hätten wir uns darauf konzentriert, es zu reparieren. Um sich auf dem Mond umzubringen, braucht man außerdem keine Selbstmordkapsel. Man braucht nur einen Handschuh auszuziehen, dann würde alle Luft aus dem Raumanzug entweichen und man wäre sofort tot. Charlie Duke, der als Pilot mehrere Jahre in Deutschland stationiert war und als Brigadegeneral bei der US-Luftwaffe ausschied, lebt im westlichen Texas in einer deutschstämmigen Umgebung. Duke kommt aus einer wohlhabenden Familie, war auch selber als Geschäftsmann erfolgreich. Wir sind gesegnet von Gott, auch mit Dollars, sagt er, und kann es sich leisten, sich mit seiner Frau um Sozialprojekte zu kümmern und in christlichen Gemeinden überall in den USA das Evangelium zu verkünden. Der frühere Astronaut Duke bekleidet ein geistliches Amt und ist seit vielen Jahren Laienprediger. Aber, sagt er, dass ich bekennender Christ geworden bin, das hat nichts mit dem Mond zu tun. In meiner Zeit als Astronaut war ich nicht besonders religiös. Das kam erst 6 Jahre später, lange nach dem Mondflug. Und es waren ganz persönliche Gründe. Es hatte mit meiner Frau und unserer Ehe zu tun, dass ich mich Gott anvertraut habe und bekennender Christ geworden bin. 1978 war das. Ich bin zwar immer schon in die Kirche gegangen, aber richtiger Christ zu sein, ist doch etwas anderes. Ausgerechnet Mariella Moon hieß mit Mädchennamen die Mutter eines Mannes, dem eine glänzende Karriere bevorzustehen schien. Promotion am Massachusetts Institute of Technology und Co-Pilot von Neil Armstrong bei der ersten Mondlandung. Doch Dr. Buzz Aldrin, er hieß eigentlich Edwin Aldrin, hat aber seinen Vornamen ändern lassen. Buzz Aldrin ist einer, der seit seiner Astronautenzeit nie wieder richtig Boden unter den Füßen bekam. Aldrin hat es, wie er selber bemerkenswert offen in einem Buch schrieb, nie verwinden können, dass er lediglich der zweite Mann auf dem Mond war und nicht der erste, dass Neil Armstrong vor ihm ausgestiegen ist. Hinzu kam, dass seine Frau ihn verließ nach dem Mondflug. Aldrin erlitt einen Nervenzusammenbruch und wurde Alkoholiker. Er verbrachte Jahre in Nervenheilanstalten und mit Entziehungskuren. Auch eine zweite Ehe ging in die Brüche und noch 10 Jahre nach der Mondlandung hatte er keinen vernünftigen Job gefunden. Heute ist er zum 3. Mal verheiratet, wohnt in einer der teuersten Wohngegenden Kaliforniens und lebt von der Vergangenheit. Aldrin vermarktet sich zu Vorträgen über seinen Mondflug gegen Honorar, was ihm nicht zuletzt die Herablassung und Geringschätzung seiner früheren Kollegen eingetragen hat. Dr. Aldrin hat sich mit mir verabredet. Ich flog hin und habe 3 Tage in einem Hotel herumgesessen, weil Aldrin mit seinem Terminkalender nicht klarkam, mich am Telefon von einem Tag auf den anderen vertröstete. Aus dem Treffen wurde nichts, als er schließlich seinen Agenten vorschickte, der $5,000 von mir wollte für ein Interview. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Eine Art Abschiedsparty. 400.000 Kilometer weg von unserer Erde. When them, much to my surprise, a pair of bunny eyes. Die letzte Mondmission geht zu Ende. The flag they're deploying is the flag that has been in the mission control center here during past. Die letzten Männer auf dem Mond, Jack Schmidt und Eugene Cernan, bereiten sich auf den Rückflug vor. Mehr als 3 Tage und 3 Nächte haben sie auf dem Mond verbracht, länger als andere Astronauten je vor ihnen. How about right there? The words are here, man completed his first exploration of the moon. December 1972. Eugene Cernan und Jack Schmidt, die letzten Menschen auf dem Mond, lassen eine Gedenktafel dort zurück. We came, be reflected in the lives of all mankind. Möge die friedliche Absicht, in der wir zum Mond gekommen sind, sich im Leben aller Menschen widerspiegeln, steht auf der Tafel, auf der die Namen Cernan, Evans und Schmidt eingraviert sind und der von Präsident Nixon und das Datum, Dezember 1972. Die Tafel soll hier bleiben, sagt Cernan ins Funkgerät, bis einer von euch jungen Leuten dort draußen auf der Erde uns nachfolgt. Denn ihr Jungen seid es, auf denen unsere Hoffnungen ruhen. Danach meldet sich Houston, und diesmal ist der Boss der NASA dran, um den Astronauten seine Anerkennung auszusprechen und ihnen Glückwünsche des amerikanischen Präsidenten für die Rückreise zu übermitteln. Gene und Jack, I've been in close touch with the White House, and the President has been following very closely your absolutely fascinating work up there. Ich hoffe, dass wir Sie in ein paar Tagen auf der Erde gesund wiedersehen, funkt er seinen Männern zum Mond. Alles Gute. Ende. Hallo Erde, hier ist der Mond. Ein Wiedersehen mit Apollo-Astronauten. Feature von Friedrich Schütze-Quest. Redaktion Holger Jakesch. Erzähler Christian Brückner. Als Übersetzer sprachen Rolf Becker, Horst Bollmann, Winfried Glatzeder, Ulrich Pleitgen, Gunter Schoß, Martin Seifert und Hermann Treusch. Schnitt Robert Baldowski. Ton Holger König. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Sabine Ranzinger. Sie hörten eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk, Deutschlandradio Köln, dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, dem Saarländischen Rundfunk, dem Sender Freies Berlin, dem Süddeutschen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk 1997. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.